Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Und wir wollen jetzt anfangen. Herzlich willkommen zu unserer dritten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe 20 Jahre Aufstand der Zapatistas in Mexiko. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die jetzt am Mittwoch begonnen hat und auch noch bis in den Januar reingeht. Es gibt ganz verschiedene Veranstaltungen und heute haben wir Lutz Gerkeling hier, der sein aktuellstes Buch vorstellt. Organisiert wurde die Reihe von Leuten aus verschiedenen Zusammenhängen. Zum Beispiel Yabasta Berlin, Carea e.V., Lucha Amada ist dabei und auch das Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München. Ja, ganz vielen Dank nochmal für die Einladung und an alle Leute, die die Veranstaltungsreihe vor allen Dingen organisiert haben, weil es geht ja nicht nur um heute, sondern um viele Veranstaltungen. Ich will ganz kurz das Buch vorstellen, Resistencia mit Mexiko, Umweltzerstörung, Marginalisierung und indigener Widerstand, was in den letzten Jahren entstanden ist. Mein Vorschlag wäre, ich mache einen kurzen Abriss, vielleicht auch über Sachen, die noch oder hoffe ich nicht so bekannt sind. Vielleicht sind einige Nerds dabei, die einiges schon kennen, so bin ich mir relativ sicher. Aber hinterher ist auf jeden Fall noch Zeit für Diskussionen und Fragen. Und ja. Ja, was mir auch noch total wichtig ist, die ganze Arbeit ist überhaupt nicht individuell in dem Buch, sondern die ist also so eine Erarbeitung von solchen, auch von so einer Schwarte von über 500 Seiten, ist immer ein kollektives Produkt. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Und ich habe mich halt nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, mich halt anzunähern an die Problematiken dort. Das war auch nie ein Masterplan, sondern ich bin da quasi so reingeraten. Ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz zu meiner Person. Also ich, als die Zapatistas den Aufstand gemacht haben 1994, deswegen bin ich überhaupt nur auf Mexiko gekommen, ehrlich gesagt, war ich schon in der anarchistischen Linken aktiv. Und wir fanden das erstmal total toll, aber auch sehr nebulös und unklar und haben dann halt ein Kollektiv gegründet, erst als autonome Studiengruppe, dann als Soli-Gruppe und für uns bedeutet die Beschäftigung mit Zapatistas, aber auch mit anderen Widerständen in anderen Regionen der Welt halt auch immer hier Widerstand zu leisten. So, ne? Die Zapatistas auch gesagt haben, die größte Form der Solidarität ist, wenn ihr mit uns solidarisch seid, dann kämpft dort, wo ihr unterdrückt werdet. Das ist eigentlich viel besser, als Geld nach Chiapas oder so oder nach Mexiko oder sonst wohin zu schicken. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Und natürlich konnte ich das nur machen, weil ich halt ein weißer, privilegierter Mann bin. Ist mir auch wichtig, das zu reflektieren. Ich habe das versucht, manchmal ist gelungen, manchmal wahrscheinlich nicht. Und bei dem ganzen Buch, also das basiert auf 115 Interviews, die meisten sind davon mit Basisaktivistinnen und Aktivisten in Mexiko gemacht, aber auch mit sehr eingearbeiteten Leuten, die teilweise auch hier sitzen. Und ja, ich hoffe, es ist ja, ein Fundus für Leute, die sich engagieren wollen, von links unten die Welt zu verändern in Zusammenarbeit mit emanzipatorischen Bewegungen in Mexiko und weltweit. Das ist sozusagen mein Antrieb gewesen, das zu schreiben, das möglichst lesbar zu schreiben. Da hatte ich auch ehrlich gesagt Glück mit meinem Prof, also der das halt sozusagen in Anführungsstrichen geduldet hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Gut, okay. Also hier sehen wir diverse Promis. An der linken Seite sehen Sie Emiliano Zapata, nachdem sich die Zapatistas benannt haben. Oben sehen wir zwei von den drei berühmten Magón-Brüdern. Der bekannteste ist wahrscheinlich der links zu sehen ist, Ricardo Flores Magón. Zudem ist immer wieder wichtig zu sagen, er ist in Oaxaca, im Bundesstaat Oaxaca geboren, Nachbarbundesstaat von Chiapas, hat als liberaler Kritiker der damaligen Diktatur unter Porfirio Díaz angefangen, Artikel zu schreiben, sich zu engagieren, hat dann anarchistische Aktivistinnen und Aktivisten, zum Beispiel Emma Goldman, kennengelernt, hat aber damals schon, also in einer Publikation von 1906 geschrieben, ja, das ist auch viel von der Selbstorganisation der indigenen Pueblos, also der indigenen Comunidades, der Gemeinden, zu lernen wäre. Und das war halt total anders als das, was zum Beispiel solche Leute wie Friedrich Engels publiziert haben, die wirklich wörtlich geschrieben haben, also dass halt die eingeborenen Völkern halt eigentlich Völkerabfall seien, weil sie erst, um zum Kommunismus gelangen zu können, diverse Stadien durchlaufen müssten. Und er hat damals halt sehr weise, in weiser Voraussicht, finde ich, sozusagen intersektional gedacht und also diverse Widersprüche, Kapitalismus, Rassismus, Patriarchat war da noch nicht so dabei, aber er hat halt diese Dogmen der europäischen Linken durchbrochen und ist ganz wichtig und wird halt heute auch verstärkt wieder aufgenommen. Und unten sehen wir Pancho Villa, auch ein wichtiger Revolutionsführer, wird immer so gesagt. Und ganz wichtig ist, wenn wir heute über die Zapatistas und über rebellische indigene Bewegungen, rebellische kleinbäuerliche Bewegungen reden, dass das nie ein homogener Haufen war. Mexiko ist ein Riesenland, es sind eigentlich mehrere Länder, wird mir immer gesagt, von Einheimischen. Und auch die Agrarrevolution war überhaupt nicht sozusagen aus einem Guss, sondern also vor allen Dingen im Norden haben halt auch kleinere Grundbesitzer durchaus mitgekämpft gegen diese Mega-Haciendas. Also gerade unter der, und das ist höchst interessant und absolut aktuell, also diese Diktatur unter Porfirio Díaz, die wird das Porfiriat genannt, die aktualisiert sich eigentlich gerade. Also es gibt eine absolute Landkonzentration auch weltweit, Stichwort Landgrabbing haben bestimmt viele von euch gehört. Und also das ist überhaupt nicht so weit weg, wie es uns jetzt scheint. Und die grundsätzlichen Fragen, wer kontrolliert die Ressourcen, sind aktuell eigentlich nach einer Zwischenphase wieder absolut auf dem Teller sozusagen, ne, vor uns. Wichtig war halt auch, dass bei einigen der rebellischen Truppen damals zwischen 1910 und 1920 während der Mexikanischen Revolution auch Frauen schon dabei waren. Es gab sogar auch eine Generalin, da fehlt noch ganz viel Forschung. Hochinteressant, mit anarchistischen Einflüssen haben die sich dort beteiligt und ja, teilweise auch höhere Ränge eingenommen, aber oft wurden sie auch degradiert, ja, zum Essen kochen, zum Pflegen der Kranken, der Verletzten etc. Dann gab es ja den berühmten Venustiano Carranza, der eigentlich geschafft hat, in Anführungsstrichen, das Land zu einen nach der Mexikanischen Revolution, und es wird halt immer eingeschätzt als eine konservative Modernisierung von oben. Also, und das ist das eigentlich so der Grundstock der jahrzehntelangen Herrschaft der PRI. Also sie haben es geschafft, mehrere Flügel, linke Flügel, unternehmernahe Flügel, rechte, auch fundamental katholische Flügel, einzubeziehen in ein Nationenprojekt. Aber dieser Venustiano Carranza galt international durchaus als linksgerichtet, ist aber für den Mord an Emiliano Zapata direkt verantwortlich, den er 1919 hat erschießen lassen. Der war dann Präsident. Ja, und das, also falls ihr euch für Herrschaftssoziologie interessiert, dann nehmt euch die PRI vor, also die Institutionelle Revolutionäre Partei. Die hieß erst Nationale Revolutionäre Partei, dann Revolutionäre Partei Mexikos. Aber eigentlich hat sie den Weltrekord aufgestellt, Mexiko von 1929 bis 2000 durchgehend beherrscht, mit einem ganz geschickten Apparat. Und ich erzähle jetzt auch diese historischen Sachen, damit hinterher verstehbar ist, wie schwierig es war, auch für Zapatistas und andere indigene linke Gruppen, überhaupt diesen starren Apparat aufzuknacken, um das halt später auch sozusagen wertschätzen zu können. Und die haben halt ein Regime geschaffen, was, da streiten sich die Leute, die das interpretieren, ne? Also es hatte faschistische Züge, es hatte sozialistische Züge, es hatte kapitalistische Züge, es hatte öffentliche Wirtschaft, es hatte viele Privatwirtschaft auch, es hat teilweise internationale Investoren angezogen, eingeladen, teilweise auch Sachen nationalisiert. Also sie haben eigentlich so eine Suppe gekocht, so, wo alle sich irgendwo wiederfinden konnten. Und sie haben auch einen Teil der Forderungen der Mexikanischen Revolution durchaus einfließen lassen. Also 1917 gab es ja diese berühmte mexikanische Verfassung. mit 8-Stunden-Tag, mit Gewerkschaftsfreiheit, mit dem berühmten Ejidoland, ne, also Gemeinschaftsland, Gemeindeland, was nicht mehr veräußert werden durfte. Aber viele sagen, die PRI hat eigentlich die Revolution gebremst und die angefangene Revolution gestoppt und ja, eine Befriedung von oben halt geschaffen, aber mit einem äußerst klugen Machtsystem, also nicht nur mit Gewalt, sondern halt auch mit dem Aufsaugen von rebellischen Kräften. Also die haben in den 70ern sogar wirklich teilweise geschafft, Guerillagruppen, linke Guerillagruppen in ihren Herrschaftsapparat reinzusaugen, quasi. Mit Pöstchen, ne? Mit kleinen Haciendas und so weiter. Mit Kommissionen, die sich dann mal kümmern und so weiter. Ne? Also. Ja, und ein Gründungsmythos der PRI ist ohne Zweifel die Verstaatlichung des mexikanischen Erdöls im Betrieb Pemex unter Lázaro Cárdenas, den sehen wir hier rechts, der bis heute hoch verehrt ist. Das wird teilweise überzeichnet, als hätte er einfach die Gringos und die britischen Unternehmen rausgeschmissen. Aber eigentlich hat auch die Bevölkerung sehr viel dafür bezahlt an Entschädigung. Aber trotzdem war es ein sehr mutiger Schritt und es gibt immer wieder so Einschätzungen, ja, es war knapp an einer kriegerischen Intervention vorbeigeschlittert. Aber Pemex ist auch aktuell wieder ein Riesenthema, weil Pemex ist ungefähr Lieferant von 30-40% der Einnahmen Mexikos, also aus dem Erdöl, die verstaatlicht sind oder nur teilprivatisiert sind, aber die Privatisierung geht immer weiter. Heute fragen sich halt alle Leute, was wird passieren, wenn Pemex wirklich total privatisiert ist und dieser, trotz aller Korruption, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Widersprüche, wenn diese Einkünfte einfach gar nicht mehr reinkämen. Also dann wird es halt um die Gesundheits- und Sozialsysteme noch viel bitterer aussehen, als es sowieso schon aussieht. Es ist eigentlich eine heilige Kuh, an die sich lange niemand rangetraut hat. In den letzten Jahren war das immer wieder Thema und es wird so scheibchenweise privatisiert. Und jetzt gab es gerade aktuell eine Energiereform, die eigentlich Tür und Tor geöffnet hat. Und die Linke ist in gewisser Weise sehr schwach oder schlecht organisiert oder gespalten, wie in so vielen Ländern. Ja, zum Thema der Indigenen. Also hier haben wir das Logo vom Instituto Nacional Indigenista. Also das nationale indigenistische Ministerium oder Institut. Und das ist eigentlich, keine rein mexikanische Entwicklung, sondern eigentlich eine südamerikanische Entwicklung. Und es ging halt vor allen Dingen in den 30er, 40er Jahren darum, wie gehen aus Perspektive der Eliten diese Staaten mit ihren indigenen Bevölkerungsgruppen um. Wie gehen sie mit diesen Leuten um, die eigentlich gar nicht in den Staat integriert sind, die nicht als Arbeiterklasse klassifiziert werden können, die nicht einfach nur als Arme klassifiziert sind, sondern die irgendwie noch anders sind. Und es gab da wirklich Tagungen, jahrelang, monatelang. Und platt gesagt besagt der Indigenismus, die Strategie, die halt von oben, von den Herrschenden beschlossen wurde, halt die indigenen Bevölkerungsgruppen in die Gesamtgesellschaft, in die mestizische Gesamtgesellschaft zu assimilieren. Also sie nicht physisch anzugreifen, nicht alle wegzusperren, nicht alle zu töten, sondern halt zu sagen, gib deine Lebensweise auf, gib deine Sprache auf, lern Spanisch, kleide dich anders, organisiere deinen Tag anders, organisiere dein Dorf anders, werd Mestize, Mestizin und dann wird auch was aus dir. Ne? Und das ist halt einfach eine Erniedrigung für viele Millionen Menschen in Mexiko gewesen, die sie jahrzehntelang erfahren haben. Also das war wirklich, was uns immer wieder gesagt wurde, unglaublich bitter. So, ne? Dass also teilweise Kinder sozusagen dieser Ideologie des Indigenismus geglaubt haben, sich für ihre Eltern und Großeltern geschämt haben, ne? Und gesagt haben, nein, ich möchte nicht mit dir in die Stadt gehen, so ich gehe mit meiner Jeanshose und meinen Turnschuhen alleine in die Stadt. Und das war halt einfach ja, ein sehr ausgeklügelter Mechanismus, um die Bevölkerung ohne einen direkten physischen Angriffskrieg sozusagen in das System reinzuzwingen. Auch noch wichtig ist zu erwähnen, vor dem Hintergrund der heutigen neoliberalen Phase des mexikanischen Staates, der mexikanischen Politik. Es gab über Jahrzehnte beachtliche Erfolge, zumindest im Zentrum und im Norden von Mexiko, weil Mexiko es gewagt hat, sich nicht komplett sozusagen dem Diktat der Westmächte zu unterwerfen, sondern halt eine Mischform gemacht hat aus Staats- und Privatwirtschaft. Es gab viele Lohngarantien für die Leute, die beim Staat angestellt waren. Gab es Krankenversicherungen, gab es gewisse Sozialgarantien und sie galten lange Zeit als Vorbild für viele sogenannte Trigon-Staaten. Also, und es wurde halt immer vom mexikanischen Wunder gesprochen, vom Milagro Mexicano. Und außenpolitisch war Mexiko bis in die 70er extrem offen für linke Regime. Aber wer in Mexiko selbst links von der PRI war, hatte nichts zu lachen. Wurde aufs Härteste bekämpft. Also gerade, was auch noch wichtig zu sagen ist, also gerade in den 30er, 40er Jahren hat Mexiko enorm viele Leute aufgenommen, die vom Faschismus in Europa geflohen sind. Also es ist halt wirklich ein sehr komplexes Feld. Aber gerade diese Mischform sozusagen der wirtschaftlichen Ausrichtung ist halt später von oben weg reformiert worden. Durch das berühmte NAFTA, North American Free Trade Agreement, was am 1. Januar 1994 unterzeichnet wurde und halt einfach für die Menschen auf dem Land bedeutete, dass sie früher eventuell noch garantierte Mindestpreise hatten für diverse Erzeugnisse. Und jetzt mussten sie auf einmal auf einem angeblich freien Markt mit subventionierten Konzernen konkurrieren. Und hier sehen wir die Unterschrift, hinten links Carlos Salinas de Gortari und hinten Bush Senior in der Mitte. Und seitdem gibt es einen regelrechten Exodus. Also das habe ich mit den Zahlen, ich konnte das selbst kaum glauben, als ich das die letzten Jahre recherchiert habe, das sind wirklich von einer winzigen Mehrheit gemachte Probleme, die Auswirkungen für Millionen haben. Also so dramatisch kann man das sagen. Und selbst wenn man nur die Quellen der Regierung über Armutsstatistiken oder über Binnenmigration oder Migration oder Migrationsversuche in die USA oder nach Kanada oder ganz wenig auch nach Europa verfolgt, das wurde hauptsächlich mit dem Inkrafttreten von NAFTA initiiert, hat sich jetzt noch durch diverse andere Freihandelsabkommen verschlechtert. Ganz wichtig, ne, dabei sind menschengemachte Probleme und menschengemachte Probleme sind nicht vom Himmel gefallen, können auch immer wieder von Menschen sozusagen verändert werden, wie auch unsere Probleme hier. Ja, und das ist jetzt so ein Überblick, wo halt die indigene Bevölkerung in Mexiko stark lebt und es korrespondiert mit einer Armutskarte, die ich sehr ambivalent interpretieren möchte. Einerseits stimmt es ist wirklich bitter, vor allen Dingen ist der Staat in all den Jahren, auch nach der Revolution mit seinem revolutionären Anspruch, nie seinen Diensten, die er eigentlich hätte der Bevölkerung leisten müssen, nachgekommen. Es gab viel zu wenig Schulen, es gab viel zu wenig Gesundheitsstationen. Andererseits finde ich die Karte hochproblematisch, weil sie monetär oft rechnet. Also sie geht halt bei vielen Indikatoren, ne, statistischen Indikatoren geht sie davon aus, wie viel verdienen die Leute denn. Und wenn wir die heutige Situation gerade in den autonomen Gebieten in Oaxaca, Chiapas und Guerrero beurteilen wollen, dann ist das einfach, es greift daneben. Also es greift nur teilweise, wenn wir das mit Geld rechnen. Weil vielen Menschen geht es eigentlich relativ gut, wenn sie ihre Ruhe haben. Also wenn sie ihre Felder bestellen können. Und das ist gar nicht zu messen, die Armut sozusagen einfach nur am personellen Einkommen oder am lokalen Produkt per capita. Ne? Also so, das ist, da merkt man wieder, wie schwierig der Umgang mit Statistiken auch ist. Ja, vielleicht ein erstes Beispiel, der Bundesstaat Guerrero. Kennen vielleicht nicht so viele von euch. Das ist ein Landkreis, offiziell Xochislahuaca, in der aztekischen Sprache. Um vielleicht da auch mal mit dem Mythos aufzuräumen, also im Interview haben mir die Leute dort gesagt, wir wurden keineswegs erst durch die spanischen Invasoren unterdrückt, sondern vorher durch die Azteken. Und die haben den Namen aufgedrückt, Xochislahuaca. Sie selber nennen das Sulha. Und das hat dann später der mexikanische Nationalstaat nach der Unabhängigkeit von 1824 oder so, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, übernommen, die Bezeichnung. Das klingt dann alles für uns, die da zum ersten Mal hinreisen, total, oh, das ist ja wirklich authentisch und total indigen oder so. Aber es ist ganz wichtig, es gibt nicht die Indigenen. Die sind total unterschiedlich. Es gibt autoritäre Gesellschaften, es gibt Gesellschaften mit starken egalitären Tendenzen, würde ich sagen, also bis heute. Und die Leute haben halt die Schnauze voll gehabt von der korrupten Verwaltung lokal, von der PRI, von der Regierungspartei, und haben halt es irgendwann geschafft, die zivil friedlich abzusetzen, haben sie einfach aberkannt, weil einfach unglaublich viel Geld, was aus Mexiko-Stadt sozusagen in diesen schon armen Landkreis nach Guerrero kam, veruntreut wurde. Ne? Die Leute haben dann 3 Jahre Zeit, sich das Geld in die Tasche zu stecken, und es kommt da eigentlich nichts an. Eigentlich ist das für Schulen gedacht, eigentlich ist das für Gesundheit gedacht, eigentlich ist das für Straßenbau gedacht. Und die Leute hatten die Schnauze voll und haben sich auch inspiriert, unter anderem durch die Zapatistas oder durch den Nationalen Indigenen Kongress, CNI, ermuntert gefühlt, auch mal so ein Autonomie-Experiment zu probieren. Und das war sehr erfolgreich. Und was ich unglaublich bezeichnend fand, war, dass die PRI-Verwaltung halt dieses Riesengebäude komplett belegt hatte mit Computern und hasse nicht gesehen. Und als die Leute das autonom verwaltet haben, mit basisdemokratischen Strukturen und wirklich geguckt haben, wie können wir die wenigen Ressourcen möglichst gerecht verteilen, haben die 6 bis 8 Räume vielleicht belegt. Also das mal zum Thema Effizienz von autoritären Verwaltungsapparaten. So, ne? Und die waren sehr, sehr selbstbewusst und haben es wirklich geschafft, dass die Region auch friedlicher zusammenlebte. Ne? Weil vorher ging es viel um Posten, Hascherei, wie stelle ich mich gut mit der Gouverneurin, ne? Und wie komme ich möglichst bald in der nächsten Legislaturperiode vielleicht an ein Pöstchen. Und das Wahlsystem in Mexiko ist ja so, dass die Partei, die zum Beispiel, also die PRI im Bundesstaat Guerrero, sagt, dieser Landkreispräsidentin in Xochislahuaca, okay, sorg dafür, dass bei den nächsten Wahlen alle die PRI wählen, dann hast du 3 Jahre völlige Straffreiheit. Dann kannst du mit den Leuten machen, was du willst. Das heißt, die haben fabulöse Wahlergebnisse für die PRI, ne? Absolut, total krasse Mehrheit, aber hinterher kann sie eigentlich machen, was sie will, und es wird nicht von höherer Ebene sozusagen geguckt, welche Repression passiert und so weiter. Ne? Und das finde ich ganz wichtig bei dem ganzen Thema der indigenen Autonomie. Das wird halt nicht am kleinen Tisch ausdiskutiert, sondern das sind Erfahrungen aus der Praxis. Ne? Es ist auch nicht schlecht, was am kleinen Tisch auszudiskutieren, das ist auch gut. Ne? Also was ist die ethischste Form, eine Gesellschaft zu organisieren, libertär, basisdemokratisch, gendergerecht etc., das ist total wichtig. Aber ganz viel bei diesen Leuten kommt aus den Erfahrungen, weil es halt auch einfach effizient ist. Und sie hatten halt mehr Gerechtigkeit, mehr Ruhe, weniger Gewalt, als sie halt 2 Jahre ihre Halbautonomie, wie sie es genannt haben, durchführten. Ganz wichtig war auch das Radio dort, also was für vielleicht bei uns in den 90ern der Boom, wir kennen das ja kaum noch, jetzt hat ja jeder Arsch einen Blog und wir ballern uns alle mit Sachen zu, die wir gar nicht mehr lesen und anhören und ansehen. Aber in den 90ern war ja wirklich so ein Boom sozusagen der freien Medien. Und das passiert in den ländlichen Gebieten mit freien Radios. Das sind Piratenradios, die unzensiert sind, wo die Leute auf indigenen Sprachen reden, die unglaublich partizipativ sind, zumindest die ich gesehen habe. Also das ist ganz toll. Also da beteiligen sich Kinder, alte Menschen, Frauen, Jugendliche, natürlich auch die dominante Gruppe, also die mittelalten Männer so. Und eine schöne Anekdote war, als ich dort das Radio besucht hatte, und ich fiel extrem aus, weil ich bin da wahnsinnigerweise alleine hingefahren. wurde ich hinterher schwer für beschimpft von Kompass aus Menschenrechtsorganisationen. Auf jeden Fall haben sie mir gesagt, ja, du warst doch bestimmt wegen dem Radio hier, ne? Und das ist doch total toll, ne? Und jetzt können wir endlich Weltnachrichten auf unserer Sprache hören. So, ne? Und wir machen da total gerne mit und freuen uns über dieses Radio. Und das ist auch immer wieder ganz toll verteidigt worden von den Leuten, weil es sollte mehrfach aufgelöst worden werden von Staatsgremien. Ja, also ganz viele Aspekte, also sind halt auch zum Beispiel, wie haben sich die Gemeinden organisiert, bevor das parteipolitische System überhaupt dort ankam. So, und sie geben sich große Mühe, sozusagen das Wissen der älteren Menschen bekannt zu geben, zu archivieren. Ja, das ist also in allen drei Bundesstaaten, wo ich geforscht habe und bestimmt auch in anderen so und vielen anderen Regionen der Welt so. Wo die Leute halt sagen, ey, wir werden in Vollversammlung ernannt und wir können jederzeit abgesetzt werden, ne? wenn die Allgemeinheit nicht einverstanden ist mit unserer Arbeit. Und wir machen keine Kampagnen, wir geben kein Geld aus, um irgendwo Plakate hinzuhängen, sondern wir haben halt Vorschläge und wir werden entweder als integer oder als nicht integer eingeschätzt. Und deswegen bekommen wir halt die Posten. Ja, ein anderes Beispiel aus Guerrero ist der bis heute immer noch sehr erfolgreiche Widerstand gegen ein Staudammprojekt. In der Nähe von Acapulco soll ein riesen Staudamm gebaut werden. Das ist ein Erdbebengebiet. Da geht es ganz viel um gefälschte Gutachten. Da geht es eigentlich darum, dass halt wieder mal sozusagen die Peripherie bluten muss für die lokalen oder auch nationalen Zentren. Und da ist halt auch der Erfolg der Basisbewegung sehr erstaunlich. Also es gibt diesen Rat, SECOP, der Rat der Ejidos und Comunidades, die gegen diesen Staudamm, der heißt La Parota, eingestellt sind und sich organisieren. Und da muss man aber auch sagen, die haben sich nicht nur rein außerparlamentarisch organisiert, sondern haben halt teilweise auch mit einer sozialdemokratischen Partei zusammengearbeitet, haben das irgendwann wieder verworfen, weil die eigentlich, nachdem sie an der Macht waren, dasselbe weitergemacht haben. Kennt man ja auch von hier. Und ja, haben es aber geschafft, durch eine wirklich, also absolute, wie sagt man, Trabajo de Hormiga, also Sisyphusarbeit, würde man glaube ich auf Deutsch sagen, das halt durchzusetzen. Und bis heute haben sie es geschafft, das zu verhindern. Und trotz unglaublicher Millionen Mittel und Gewalt, Bestechung, Falschinformationen. Und ich finde es ein sehr ermutigendes Beispiel, halt, wie Widerstand von unten wirklich funktionieren kann. Anderes Beispiel aus Guerrero ist die sogenannte Policía Comunitaria. Das kommt uns gerade in Deutschland besonders seltsam vor, wenn eine Polizei sich links verortet und sagt, wir kämpfen für die Interessen der Bevölkerung. Aber in Guerrero ist es so, jetzt verkürzt gesagt, der Bundesstaat ist seit Ende der 60er stark militarisiert, weil es gab eine linke Guerilla dort, die zerschlagen wurde, aufgerieben wurde. Das Militär ist aber hinterher nie wieder weggegangen und ist mittlerweile ganz stark in Drogenhandel, in Menschenhandel und natürlich in der Bekämpfung von jedweder sozialer Opposition, die von der Basis kommt, involviert. Und in der Region, wo diese Koordination für die Rechte der Bevölkerung arbeitet, die CRAC, war einfach das größte Problem die Unsicherheit. Da wurden wirklich Leute, also die Gesellschaft ist nahezu verwahrlost, da wurden Leute wegen wenigen Pesos einfach abgeschlachtet und irgendwann haben die Leute gesagt, wir haben die Schnauze voll und wir übernehmen dieses System der Justiz, was eigentlich in den Gemeinden schon oft funktioniert, mit Polizisten, meistens Männer, die oder fast immer, die halt auch eben wieder von ihrem Dienst enthoben werden können, von der Vollversammlung. Und das haben sie halt gesagt, das müssen wir überregional organisieren. Und der Höhepunkt der Organisation der autonomen Polizei, der Policía Comunitaria, war 2011. Da hatten die Einfluss in fast 70 Gemeinden, wo eine Bevölkerung von ungefähr 100.000 Menschen lebt. Und sie haben es halt geschafft, dass dort die Kriminalität laut Untersuchung der UNAM und auch nach, also UNAM ist die nationale Universität in Mexiko-Stadt, autonome Universität, und nach eigenen Angaben um über 90% zurückgegangen ist. Also schon beachtliche Erfolge. Und das Interessante ist, wie arbeiten die überhaupt? Und in der Regel bleiben die Leute Maurer oder Kleinbauern und haben aber ihr Walkie-Talkie dabei und schmeißen an den Rand von dem Neubau oder was weiß ich, oder von ihrer Milpa, von ihrem Feld, schmeißen halt ihre schlechte Wumme hin und arbeiten. Und wenn dann was ist, dann greifen sie sich das, setzen sich ihr Cappy auf, ziehen ihr T-Shirt an und sind dann in dem Moment, Polizei von unten sozusagen. Und wenn sie dann Leute festhalten, geht es auch gar nicht darum, dass die per se lange weggesperrt werden. Also bei schweren Fällen werden die Leute durchaus nachts immer eingesperrt, aber tagsüber haben sie ganz viele Treffen mit Ältestenräten, die ihnen ins Gewissen reden, die mit ihnen diskutieren. Und es geht nicht so sehr um ein Abstrafen und Isolieren, sondern es geht eigentlich um einen Prozess, der, sie nennen das Reeducation. Und wir können uns jetzt aussuchen, je nach Gusto, heißt das Umerziehung oder heißt das Neubildung? Ne? Also das müsst ihr alle selber entscheiden. Was ich da so mitgekriegt habe, geht es nicht um so eine starke Indoktrinierung, sondern halt einfach um, dass die Leute zur Ruhe kommen, dass sie reflektieren können. Natürlich, dass sie auch in gewisser Weise wieder was zur Wiedergutmachung machen. Also die müssen dann Schlaglöcher füllen oder ein bisschen beim Bau mithelfen. Und sie bleiben dann in der Regel immer 2 Wochen in einer Gemeinde, werden dann weitergereicht und in die nächste Gemeinde. Und damit werden wirklich Leute, also ja, die Mörder, Vergewaltiger sind, werden dann teilweise nach einigen Jahren in einer großen Festivität zusammengeführt mit ihrer Familie, mit der Opferfamilie, mit den Leuten, die sie begleitet haben während der Zeit. Und es geht halt darum, um eine Kultur der Wiedergutmachung und ja, da was Konstruktives rauszumachen. Ich möchte das jetzt nicht idealisieren, aber es hat offensichtlich erstaunliche Erfolge gezeigt im Vergleich zum mexikanischen Knastsystem und wahrscheinlich auch zu vielen anderen Knastsystemen weltweit, wo die Leute einfach nur heftiger draufkommen, wenn sie krasse Sachen gemacht haben. Und meiner Einschätzung nach ist es die zweitgrößte Region in Mexiko. Im Moment hat sich es wirklich stark problematisiert. Es gibt starke Spaltungen. Ich bin mir sicher, dass da die PRI auch, die seit 2012 wieder in der Macht ist, und der Narco, also das Drogenbusiness, die Finger drin hat. Also es gibt jetzt ganz gezielte Spaltungsversuche, es wurden Leute gekauft, alle geben sich auf einmal als autonome Polizei aus. Es ist sehr verworren. Also und mein wirklich abgesicherter Forschungsstand ist bis 2011 und da war das eigentlich eine erstaunliche, bis dahin war es eigentlich eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Also wird auch wirklich so eingeschätzt. Auch dort. Ja, es sind halt wieder Leute von den Parteien reingekommen, ne? Also und haben es halt geschafft, sozusagen die Selbstverwaltung wieder zu brechen, haben gesagt, ihr kriegt mehr Mittel, ne? Wenn ihr euch als Parteien organisiert, dann kriegen wir mehr Geld vom Zentralstaat. Und dann fing die Spaltung wieder an. Und dann hattest du die große Spaltung, die Alternativparteien und die PRI. Und das hat sich halt total zerfressen. Also das ist, also einfach das Parteiensystem ist totales Gift sozusagen, ne, für die Gemeinden. So unperfekt sie auch arbeiten, ne, aber das ist nochmal einer drauf. Weil es kommt nochmal von oben was drüber, wo du dann gar nicht mehr entscheiden kannst. So, ne? Das hat auch ganz viel mit Konditionierung, geben wir dir es oder geben wir es nicht, ne? Erfüllst du das, machst du das und das Entwicklungsprojekt oder so, ne? Und damit ist es. Ja, kommen wir zum Bundesstaat Oaxaca. Da ist eine sehr spannende Organisation, Organisation der indigene Organisation für die Menschenrechte in Oaxaca, OIDO, die ganz starke Bezüge haben auf Magon, die magonistische Bewegung, die ich anfangs erwähnt hatte. Die haben sich durch eine Vielzahl äußerst kreativer ziviler Aktivitäten immer wieder eingemischt in Konflikte in Comunidades. Und das Interessante finde ich an OIDO, dass sie sehr oft gar nicht sagen, ihr müsst der OIDO beitreten, damit wir euch unterstützen. Also weil ich habe da jetzt echt mit meiner europäischen Sozialisation am Anfang, also in den 90ern habe ich echt ein bisschen zu knacken gehabt. So, hä, wieso ist da jetzt kein Aufkleber oder eine Fahne von der Organisation? Ne? Aber für viele indigene Gemeinden ist die Gemeinde selbst die Organisation. Und die verändert sich permanent sozusagen. Und wer da das Sagen hat, fand ich hochinteressant. Also sollten wir auch mal drüber nachdenken, ob wir auch alles labeln oder so. Oder vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht total spannend. Und sie sagen halt, ey, guck mal so. Die sagen halt auch, wir haben ein Recht auf die Zuwendung des mexikanischen Zentralstaates, weil der verkauft das Öl und das gehört halt nicht der Regierung, sondern es gehört der Bevölkerung. So. Aber bisher ist es in Mexiko Praxis, dass es halt korrupt versandet in den Taschen, ne, der Funktionären und Funktionärinnen. Und sie haben halt oft sich dafür eingesetzt, dass halt wirkliche Verbesserungen in den Gemeinden stattgefunden haben, weil sie gesagt haben, nee, es werden halt keine Leute mehr über die Parteien gewählt, sondern es werden halt Leute über die Vollversammlung gewählt, ne, wie es Tradition war. Und sie haben zum Beispiel eine ganz spektakuläre Aktion war mal, als es eine Streitigkeit mit einem Kazigen, also mit einem illegitimen lokalen Machthaber, der also über kein legitimiertes Verfahren gewählt wurde, der halt so einen Terror ausgeübt hat über Jahre in einer Gemeinde, sogar im ganzen Landkreis, und Leute vertrieben hat, da haben sie halt ein ganzes Dorf auf dem Hauptplatz nachgebaut in Oaxaca Stadt. Die haben also da Häuschen hingestellt, die haben da Tiere hingeholt und haben halt wochenlang da ausgeharrt und haben halt auf diese Weise total kreativ die Problematik wirklich in die Medien gekriegt, ne, und auch ins Bewusstsein der Leute und haben halt auch die Korruption angeprangert. Und viele haben das auch echt verstanden. So, ne? Und wie gesagt, also sie gründen durchaus in einigen Gemeinden Komitees, die dann auch zu OIDO gehören, indigene Organisationen für die Menschenrechte in Oaxaca, die dann auch einen Frauenrat haben, einen Verwaltungsrat, einen Kassenwart, ne? Also kleine Organisationszirkel. Aber ich finde das total spannend, wie sie es versuchen, mit relativ anarchistischen Ansätzen von unten zu bewegen, ohne halt an eine Veränderung zu glauben, allem, also ihrem Stempel aufdrücken zu müssen. Hier genau, und oben links sehen wir halt das Versammlungszentrum von denen und unten halt eine Mobilisierung. Eine zweite Organisation, die ich mittlerweile etwas problematisch sehe, ist der Indigene und Populare Rat von Oaxaca, SIPO, RFM, Ricardo Flores Magón, also auch mit diesem starken Bezug. Ihr seht da oben links das Bild von Miguel und rechts daneben auf dem Transparent ist halt Ricardo Flores Magón. Sie sind halt auch mit einem Anspruch angetreten, eine libertäre Revolution von unten durchzuführen. Ich habe allerdings auch sehr kritische Stimmen immer durchhören können. Also wenn ihr die offiziellen Papiere denkt, dann lest, dann denkst du, das ist eine Maravilla. Ne? Also die sind sowas von basisdemokratisch, das ist alles total super. Und da habe ich gewisse Zweifel, ob das so stimmt. Es ist natürlich auch schwierig, das jetzt so zu sagen. Ne? Aber da bin ich mir sicher, aber bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, so wie sehr ich den Infos trauen kann. So, aber sie haben im Prinzip eine gleiche Strategie wie die Zapatistas in Chiapas, wie viele kleinbäuerlich indigene Gesellschaften. Sie wollen halt von unten Strukturen aufbauen, Gesundheit, Transport, Bildung, Selbstverwaltung etc. Haben auch erstaunliche Etappenerfolge erreichen können, sind aber mittlerweile eher nicht mehr so relevant. Genau, dann erinnern sich vielleicht noch einige von euch an den Aufstand der Zivilbevölkerung im Bundesstaat Oaxaca im Jahr 2006, der Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, also der Versammlung der Bevölkerungsgruppen von Oaxaca. Interessant ist dabei, dass es gelungen ist, obwohl da unterschiedlichste Gruppierungen drin waren, also auch durchaus stalinistische Gruppen, anarchistische, sozialdemokratische, indigene, feministische, ökologische Gruppen, sie das Organisationsmodell der indigenen Gemeinden, nämlich die Assemblea, übernommen haben. Also, weil sie verstanden haben, dass sie, wenn sie sich organisieren wollen gegen die Obrigkeit, gegen den korrupten Gouverneur damals, gegen den auch äußerst brutalen Gouverneur Ulises Ruiz, der halt einen Lehrerinnenstreik brutal zusammengeklopft hat im Juni 2006, was so ein bisschen auch der Initiationspunkt war. Sie haben sich halt auf diesen Assemblea-Charakter bezogen, den Versammlungscharakter, und Das ist eine ganz starke Referenz an die Selbstorganisation der indigenen Gemeinden, wobei dazu zu sagen ist, dass Oaxaca der Bundesstaat ist, wo der Anteil der indigenen Bevölkerungsgruppen am höchsten ist. Und das war wirklich, wie soll man sowas beurteilen, objektiv, aber es war unglaublich, da sind teilweise über ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Bundesstaates auf die Straße gegangen. Das muss man mal sacken lassen. Ne? Also unglaubliche Mobilisierung. Regierung, hau ab. So. Also die haben jetzt nicht genommen, wie damals in Argentinien, que se vayan todos, ne? Sondern sie haben halt gesagt, so el poder al pueblo. So, aber es war über ein Drittel war dabei und wahrscheinlich wären sogar noch mehr dabei gewesen, wenn die Reisekonditionen etwas günstiger wären dort. Und es ging halt darum, einfach Schluss zu machen. Und mir haben Leute von OIDU, um nochmal darauf zurückzukommen, versichert, dass als der Staat abwesend war in der 800.000 Menschenstadt Oaxaca City, die Sicherheit am besten war. Weil halt die korrupten Bullen da nicht mehr rumrannten, so, sondern die Leute sich mit Barrikaden organisiert haben, mit Stadtteilkomitees, teilweise Nerds, die schon ewig Politik machen, aber teilweise auch ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Generationen, die spontan eingestiegen sind mit dem berühmten gesunden Menschenverstand. Ne? Und also total spannendes Kapitel der Geschichte. Und es ist unter übelster Repression zusammengeprügelt worden im Oktober, November, Dezember 2006. Ich glaube, der mexikanischen Elite ging wirklich der Arsch auf Grundeis. Weil erstens gab es parlamentarisch links starken Druck. Es gab den Wahlbetrug gegen den sozialdemokratischen Kandidat Andrés Manuel López Obrador. Es gab von den Zapatistas aus die andere Kampagne, die auch am Anfang durchaus sehr viele Leute gezogen hat. Und es gab diesen Aufstand in Oaxaca. Und ich glaube, das war ein heißer Herbst für die. Und denen wurde echt warm da oben so. Und die haben es halt brutal zusammengeschlagen. Ganz toll war auch der Kampf der Frauen innerhalb der Bewegung. Also oben sehen wir halt diesen Diktator, kann man wirklich schon sagen. Also Ulises Ruiz von der PRI, also der wurde auch von Leuten wirklich als Faschistoid bestimmt. Der hat wirklich Leute umbringen lassen, Mörderbanden auf die Straße geschickt. Und um auch mal so ein bisschen mit einem Mythos zu brechen, also rechts oben, die Leute haben sich schon gewehrt mit so Mini-Bazookas, mit Silvesterraketen, mit Zwillen, mit Steinen. Die haben Autos abgefackelt, Barrikaden gebaut. Aber letztendlich war die Stadt halt, wie gesagt, monatelang eigentlich gewaltloser als vorher. Und ein besonderes Highlight war sicherlich die Besetzung des staatlichen Fernsehsenders durch Frauen. Und deswegen unten das Bild. Die haben halt dann mehrere Wochen tatsächlich geschafft, das Fernsehen selber zu machen. Also das war auch, haben sie gesagt, kein Masterplan. Sie waren einfach so wütend und zornig und haben halt das Heft in die Hand genommen und das getan. Und es gibt ein ganz schönes Zitat aus einem Interview, wo die Philippa von OIDU sagt, ja, sie haben uns zwar irgendwie auf der Straße jetzt erstmal so physisch weggeputzt, aber diese Erfahrung nimmt uns niemand mehr. Ne? Also wir können das. So. Wir brauchen keine Regierung. So. Wir können uns selber verwalten. Ne? Ja, das war die große Räumung unten. Und oben nochmal ein klassisches Graffiti, Todo el Poder del Pueblo, also alle Macht für die Bevölkerung. Ja, und dann natürlich noch ein bisschen Chiapas. Und dann bin ich aber auch fertig. Genau, also ich habe mich jetzt bemüht für die Veranstaltung, Sachen reinzunehmen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Was ich jetzt stellvertretend am Beispiel von Chiapas schildern möchte, ist, wie sozusagen die Nutzung des Bodens umgewidmet wird von oben. Wir haben da auch einen sehr spannenden Dokumentarfilm gemacht mit unserem Bildungsverein, wo auch die Dorit ganz viel mitgearbeitet hat. Der heißt, wenn das Land zur Ware wird. Und das fiel dann so in die Endphase von der Buchrecherche. Da geht es halt darum, dass von Regierung und Wirtschaft unglaublicher Druck gemacht wird, dass die Leute ihre Selbstversorgungswirtschaft aufgeben. Dass sie aufhören, Mais und Bohnen zur Selbstversorgung zu pflanzen, zu kultivieren. Und die Konzerne, ne, muss man wirklich knallhart sagen, so gibt es echt Belege für, versuchen halt kommerzielles Saatgut, kommerzielles Gift, kommerzielle Düngemittel einfach in diese Menschen reinzukloppen, mit einer unglaublichen Brutalität, aber auch mit Gehirnwäsche, ne? Also mit irgendwelchen Leuten, die übers Land ziehen und denen sagen, hey, wenn ihr jetzt das Komplettpaket kauft von Monsanto, Bayer und Gruma, Gruma ist eine Gruppe, ist ein multinationaler Konzern, eigentlich schon aus Mexiko, Grupo Maseca, dann könnt ihr anstatt 1,5 Tonnen Mais pro Hektar 6 Tonnen Mais ernten. Ne? Also so wird geworben. Aber den Leuten wird nicht gesagt, dass sie jedes Jahr das Saatgut kaufen müssen, dass sie jedes Jahr die Pestizide kaufen müssen, ne? Und dass sie jedes Jahr einfach völlig der Willkür von Gruma ausgesetzt sind, die angeblich die Abkaufgarantie liefert. Das ist ein extremer Eingriff in Gesellschaftsbereiche, die bisher noch nicht vom Kapitalismus komplett durchdrungen sind. Und ein anderer Bereich ist halt auch in der Region von Comitán, falls sich einige dort auskennen, also im Südosten von Chiapas, die zum Beispiel die kommerzielle Pflanzung, die industrielle Pflanzung von Tomaten. Und das ist auch so ein Projekt vom Schreibtisch aus, was katastrophale Folgen hat. Also da wird so ein heftiges Herbizid eingesetzt, dass halt hunderte Kinder mit physischen Deformationen geboren worden sind in den letzten Jahren. Also das ist richtig, richtig krass. Und wir sind am Recherchieren, wir kriegen es nicht raus, wer stellt das her bisher, von wem kommt das. Und dadurch, dass Chiapas durch den Aufstand der Zapatistas so belagert ist von NGOs und linken Aktivistas und Menschenrechtsaktivistas, passen die Firmen auch enorm auf. Also die gründen teilweise Tochterfirmen oder, ne? Also uns wurde gesagt, die etikettieren sogar auch ihre Chemiepullen, ihre Packungen um. Aber das ist total krass. Also das ist eine ganz frische Zeugenaussage von jemandem, der aus der Region kommt. Abel Flores, Compañero von uns, der arbeitet bei einer Umweltorganisation, ist selber Tocholabal und er sagt, ey, hier sind hunderte Leute erkrankt und dann passieren sogar noch so widerliche Mechanismen wie, dass die Leute sich selber die Schuld geben. So, ne? Das wäre eine Strafe Gottes. Oder weil sie als teilweise wird denen wohl sogar auch eingeredet, als Indigenas wären sie minderwertig und deswegen sind ihre Kinder deformiert. Also das ist so krass, das kann man sich kaum vorstellen. Und das ist eine Region dort, wo es relativ wenig organisierten Widerstand gibt, zumindest in der Region nahe an Comitán. Und vielleicht kann Thomas das aktualisieren. Also in der groben Region ist viel, aber gerade in diesem Bereich, der neue Tomatenanbau, da muss noch viel getan werden. Also es sind jetzt die ersten Vereinigungen, die sagen, ey, wir haben so viel Schädigung durch diese Chemie und gleichzeitig haben sie keine Fläche mehr, um ihren Mais anzubauen. Genau, ein anderes Problem ist natürlich die berühmte Ölpalme. Ich will jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, aber dieses Foto stellt das ganz schön dar. Also hinten haben wir noch einen halbwegs intakten Wald. Es wird gerodet, es wird links die Monokultur von Ölpalme angepflanzt. Langfristig, da passt auch dieser Pfosten ganz nett, langfristig auch zur Energieproduktion gedacht. Aber vor allen Dingen, also bisher ist immer noch so, dass 75% des Palmöls für Lebensmittelindustrie benutzt wird. Und auch das mit einer total aggressiven Werbepropaganda, sodass die Leute halt aufhören, Mais zu säen und gefälligst anfangen, Ölpalme zu säen. So, und das ist eine Katastrophe, also wirklich für den Boden, weil nochmal zurück, also weil da wächst halt nichts mehr. Ne? Also die Palme trägt ja auch erst nach sieben Jahren richtig lukrativ und oft wird halt den Leuten in den ersten zwei, drei Jahren ein Setzling geschenkt, das Düngemittel geschenkt und nach drei Jahren halt nichts mehr, aber dann haben sie ihr Feld umgestellt, ne? Von Mais auf Ölpalme und dann ist es halt so. Dann machen viele weiter. Interessanterweise haben die Zapatistas und andere Gemeinden, die mit dem Zapatismus sympathisieren, den Anbau von Ölpalme in ihren Gemeinden verboten. So, haben wir halt gesagt, ne. Ich würde das auch gar nicht global pauschalisieren. Also es gibt, habe ich mir sagen lassen, in vielen Regionen Afrikas ist es völlig normal, 10 Ölpalmen zu haben, neben diversen anderen Sachen. Und das ist was ganz anderes, als eine Monokultur zu machen und nichts anderes mehr anzubauen. Genau, und um das nochmal ein bisschen besser zu analysieren, haben wir auch nochmal das Vorgängerprojekt sozusagen analysiert von der Ölpalme, nämlich die Kautschukproduktion. Das wurde den Leuten so Anfang der 90er als Ausstieg aus der Armut angeboten, ne, auch mit Unterstützung von IWF, Weltbank, von der mexikanischen Bundesregierung. Es wurde halt gesagt, ja, wenn ihr hart arbeitet und so weiter, dann kommt ihr wirklich aus der Armut raus und dann geht es euch besser. Und das waren Leute, das waren Pri-Wähler, also Regierungsparteiwähler, und die haben uns gesagt, ey, wir machen das seit 18 Jahren so, wir sind krank, unsere Atemwege sind kaputt so, unsere Augen tun weh und uns geht es gleich gut oder schlechter. Also selbst die haben uns das irgendwann so gesagt. Ja, und dann ökologische Auswirkungen sind total heftig natürlich bei Monokulturen. Rückgang der Niederschlagsmenge, der Fluss müsste voll sein. So, wir waren im Juni da und das ist eigentlich schon Regenzeit und das kann eigentlich nicht sein. Die Temperatur ist dort im Süden von Chiapas um 2 Grad gestiegen, was enorm viel ist. Und gleichzeitig wird dann nach außen, das ist auch echt, da ist meine Kompanie da, die das gerade abfilmt, wir sind die Ersten in der Produktion und im Verkauf von Biodiesel. Gleichzeitig kommen dann so Sachen raus, dass die Regierung von Chiapas zwischen 2006 und 2012 immer behauptet hat, ja, wir produzieren Biodiesel und das ist total gut und wir haben dadurch Einkünfte für unsere Bevölkerung und für die armen Bauern und Bäuerinnen. Und es kam raus, dass es eine komplette Simulation war. So, ne? Also es wurde in Chiapas Biodiesel hin und her gefahren. Beim COP16, bei diesem Klimagipfel, ist auch sogar der damalige Präsident Felipe Calderón in so einem dicken Benz-Bus, also was hier so normale, wie jetzt diese neuen, ne, die so Frankfurt, Berlin, also so ein richtig fetter Bus. Und der war halt schön besprüht, so Biodiesel aus Chiapas. Und Calderón ist dann den auch mal selber gefahren. Und also alles eine totale Show, alles eine totale Lüge. Und das Interessante ist, das ist sogar in den Mainstream-Medien, die von der Regierung bezahlt werden, angekommen. Kürzlich. Also, aber es steht zu befürchten, dass sie dorthin wollen. Und das halt, ja. Genauso wie Einführung von Gentechnik veränderten Pflanzen. Tourismus ist auch eine Riesenbedrohung, die Menschen einfach total unter Druck setzt. Viele Flächen sind heute zumindest sonntags frei zugänglich für Leute mit einem mexikanischen Pass. Das würde wegfallen, wenn das privatisiert wurde. Unten links seht ihr so einen weißen Fleck neben dem Weg. Das ist jetzt eine Ruine aus Palenque. Da sind ganz viele Leute, auch oppositionelle Leute, die dort halt Kunsthandwerk verkaufen. Und wenn das privatisiert wird, müssen sie sich halt gut stellen, damit sie einen offiziellen Posten aufmachen können. Ne? Also das hat Implikationen allein in Palenque für tausende, ja, bestimmt über 1000 Familien. Also ganz starke Bedrohung durch diese Kommerzialisierung. Ökotourismus heißt ganz viel in Chiapas. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, deswegen ist das Foto nicht so klischee-mäßig. Aber das ist Chiapas. Eigentlich sieht es auch oft so aus. Und es wird halt, ja, es ist ein total ausschließender Tourismus. Ne? Also der ist unglaublich teuer, unglaublich schwachsinnig und überhaupt nicht öko. So, ne? Also das Einzige, was daran öko ist, ist vielleicht die Birne. Die in der Lampe hängt. Und ansonsten ist alles totaler Mainstream. Und das spaltet halt Gemeinden, ne? Weil oft kommt der Vorschlag von der Regierung, hey, macht doch Ökotourismus. Und die Mehrheit sagt, nee, wieso? Lassen die in Ruhe. Ne? Und dann wird eine kleine Gruppe gekauft, bezahlt, geschmiert und die setzen die anderen unter Druck. Also auch in dieser aalglatten auch in dieser aalglatten Tourismusburg Las Guacamayas, die Guacamaya ist das Wort dort für Aras, ne, diese großen Papageien. Das führt zu solchen Sachen, dass dann die Familie, die dieses Restaurant da führt, das Alkoholmonopol hat, ne, für die ganze Subregion. Ne, stell mal vor, ein Alkoholmonopol. Ja, also das ist nicht ohne. Und das führt zu totalen sozialen Verwerfungen, Spaltung, Streit, Gewalttätigkeiten. Und Leute, die eigentlich früher in der Dorfversammlung mehr oder weniger gleich nebeneinander gesessen haben, die müssen jetzt auf einmal das Klo von dem neuen Chef putzen. So, ne? Und das kotzt natürlich viele auch richtig an. So. Das sind die berühmten Wasserfälle von Agua Azul. Das ist ein Ausflugsort, der von mindestens 300.000 Personen pro Jahr in Chiapas besucht wird. Der wird kontrolliert von einer regierungsnahen Gruppe, die auch wieder einen schönen euphemistischen Namen hat, also OBDIC, Organisation für die Rechte der Indigenen und bäuerlichen Bevölkerung. Klingt irgendwie links so, aber sie sind hammerhart vorgegangen gegen alle, die nicht einverstanden sind mit ihrem Film sozusagen, und die wollen halt dieses Tourismusgebiet ausweiten, auch auf zapatistische Gebiete, die in der direkten Umgebung liegen. Und sie haben halt auch dort Vieh von den Zapatistas, also Kleintiere, umgebracht. Sie haben Felder, Maisfelder zerstört, sie haben auch Leute mit dem Leben bedroht und auch schon Personen wirklich super krass angegriffen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass noch niemand da gestorben ist. Wo kommen die Touristen denn her ungefähr? Also die meisten in Agua Azul würde ich schon sagen aus Mexiko. Also es ist schon viel nationaler Tourismus, ist halt super bekannt, relativ gut erreichbar. Aber eigentlich gehört es zur Standardtour. Ne? Also wenn du nach Chiapas kommst, auch als europäischer Mensch oder aus Estados Unidos oder so, auf dem Weg nach Palenque nimmst du das halt so mit. Dann gibt es noch diesen komischen Trick der Naturreservate, würde ich mal so sagen. Wo halt Gebiete, die intakt sind, in einer wirklich unheiligen Allianz zwischen Privatkonzernen und korrupten Behörden Mexikos zu Naturreservaten deklariert werden, um dort indigene Bevölkerung, kleinbäuerliche Bevölkerung zu vertreiben. Begleitet wird das von teilweise wirklich absolut sensationslüstern gemachten Videoclips mit wackeliger Kameras, wie dann Gestalten mit Fackeln durch den nächtlichen Wald laufen. Und es ist, um den abzufackeln halt so. Ne? Es wird halt den Indigenas unterstellt, sie würden halt den Wald abfackeln irgendwie für ihre Felder so, ne? Weil sie ja nicht nachhaltig denken würden und nur an das Essen des nächsten Tages und so weiter. Das ist erstens super rassistisch und zweitens auch völlig ahistorisch, ne? Also total falsch. Weil genau da, wo jetzt diese Naturschutzparks irgendwie ausgerufen werden, wohnt halt indigene Bevölkerung, ne? Die natürlich auch die Natur benutzen, auf jeden Fall. Das soll jetzt gar nicht abgestritten werden und idealisiert werden, aber das ist was ganz anderes als extensive Viehwirtschaft, ne? Als Staudämme, Tagebau oder Städtebau. So, ne? Und es ist schon sehr, sehr zynisch. Ne? Und wir haben versucht, da hinzukommen, ein Interview zu machen, also an einer so einer Station. Wurden da überhaupt nicht empfangen. Und das war ganz klar. Da waren schon längst Profs, unter anderem aus den USA, aber auch aus Mexiko, die dort schon bereits Bioprospektion durchführen. Also die touristischen Orte sind toll. Ne? Also das kann man ganz klar sagen. Eine Impression. Also das ist schon der Hammer da, die Gegend, das ist immer noch total schön. Aber diese Straßen fressen sich halt immer weiter dort rein und es gibt halt auch eine Einschätzung von Leuten, die sich dort gut auskennen. Unter anderem von Hermann Bellinghausen, hat einen ganz deutschen Namen, ist aber ein richtiger Lugareño, also der ist von vor Ort. Der sagt halt, ja, eigentlich ist das Problem ist gar nicht der Ökotourismus, sondern das sind die Schneisen, die da reingeschlagen werden. Ne? Weil dann kommen die Straßen, dann kommen die anderen Möglichkeiten zur Ausbeutung. Ja, und die Straßen sind halt oft mit Public-Private Partnership finanziert. Und das ist so krass, dass erstens, das ist ja schwierig, weil dann wollen natürlich die privaten Investoren das Geld haben für ihre Investitionen, deswegen sind die kostenpflichtig. Und was super heftig ist, es gibt keine Ausfahrten zu den Dörfern. Und was sollen die Leute von solchen Straßen halten? Die führen dann 50 Kilometer weit oder weiter. Es gibt keine Ausfahrten. So, was sollen die Leute denn denken von ihrer Regierung, ne, wenn einfach alles an dir vorbeifährt? So. Und sie sind da ziemlich empört. Und also viele Sachen wurden halt früher auch am Straßenrand verkauft. Das fällt dann auch alles weg. Ne, zugunsten von billigen Junkfood in so Tankstellen, wie wir sie hier auch kennen. Ja, und das führt halt nach wie vor zur Vernichtung von intakten Wald. Genau, und das letzte Beispiel, was auch so noch sehr tricky ist, wie sich die Regierung ausdenkt, sozusagen dort Kapitalismus einführen zu können, sind die sogenannten nachhaltigen Landstädte. Das ist mal so eine Impression von einer, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen normalen Comunidad. Also wir sehen halt die Häuser, die liegen relativ weit auseinander. Die Leute haben ihren sogenannten Solar, also ihre Fläche um das Haus herum, wo dann so im Idealfall ein paar Obstbäume stehen und ihre Milpa, ihr Feld zur Selbstversorgung ist dann 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer irgendwo anders entfernt. Aber auf ihrer Fläche laufen halt auch ein paar Hühner rum, wenn es den Leuten besser geht und sie ihre Ruhe haben, auch Schweine oder wie auch immer, sie haben ihren Sportplatz. Aber es ist halt alles sehr locker angesiedelt und angepasst vor allen Dingen an die Landschaft. Ne? Also es wird halt nicht, es wird da nicht so reingefräst. Und das sind dann die Modelle, die mexikanische Regierung vorschlägt, um den Fortschritt einzuführen. Das sind sogenannte nachhaltige Ciudades Rurales Sustentables, ne? Nachhaltige ländliche Städte, die den Segen haben von einem höchstwahrscheinlich korrupten UNO-Typen, der in Mexiko, und das ist wirklich bitter, und der sagt, die erfüllen die Millenniumsziele der UNO. Das sind die ersten Städte weltweit, die die Millenniumsziele der UNO erfüllen. Und da fragt man sich natürlich, wie kommen die auf sowas? Und das ist halt einfach, wir haben da mit diversen Organisationen und Gruppen und Personen zu geforscht, seit 2007 spätestens, würde ich sagen. Es ist hauptsächlich, geht es darum, die Ländereien, wo die Leute vorher gelebt haben, sehr verstreut, sehr zersiedelt in Anführungsstrichen, freizusetzen für unterschiedlichste Projekte. Sei es Monokulturen für Palma Africana, also für Ölpalme, sei es ein Staudamm, sei es ein Tourismusvorhaben. Und die Leute werden gelockt, kommen in die Stadt, da können wir konzentriert den Service bieten. Da können wir euch alle Elektrizität hinlegen, da können wir euch wirklich eine Wasserversorgung hinlegen, da habt ihr Internet, ne? da habt ihr eine Schule. Ne? Und die Leute wurden wirklich mit Versprechungen dorthin gelockt. Und das ist ein Foto von der Stadt Nuevo Juan de Grijalva. Das ist die erste Landstadt, die in Chiapas realisiert wurde. Und dort haben sie tatsächlich auch so einen Schockmoment der Bevölkerung ausgesucht, weil dort gab es 2007 im Herbst fürchterliche Überschwemmungen. Und es sind 11 Gemeinden, mindestens, wenn nicht mehr, sind wirklich überspült worden. Unter anderem auch, nicht nur, aber auch durch Missmanagement von einem Riesenstaudamm in Chiapas. Und in diesem Zustand der Desorientierung haben sie halt die Leute belabert. Ja, zieht erstmal schnell in die Notunterkünfte, so überschreibt uns euer Land und dann bauen wir euch eine neue Stadt. Also, und der Nordwesten von Chiapas ist auch wieder eine Region, genau wie Comitán, wo es halt kaum soziale Massenorganisationen gibt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Versuchsballon gewesen. Und ja, sie haben das wirklich, das ging so weit, was weiß ich, an den Kopf, dass es Überflug-Luftaufnahmen gab, die dann in Telenovelas eingebaut wurden. Mhm. So. Ne? Also so, ja, und dann so Schauspieler, Schauspielerinnen, so auch Kids, ja, uns geht es jetzt viel besser in der Landstadt und so, und danke an die Regierung so, und danke an den Konzern so und so, danke an Nestlé, danke an TV Azteca, ne, dass wir jetzt diese neue Stadt hier haben. Was aber jetzt rauskam nach Recherchen, dass die überhaupt nicht funktionieren. Also, weil wovon sollen die Leute denn auf einmal leben? Wo soll das Geld herkommen? Ne? Und dann wurden halt Rosenzucht gegründet, es wurden, also so, eine Käserei, wobei das überhaupt keine Kultur ist der Bevölkerung dort, Käse zu machen in dieser Region von Chiapas. Anderes Gescheites war genau eine Fertigungsstelle in einer anderen Stadt für Lastenfahrräder und Schulstühle. So, die haben halt auch nur so lange funktioniert, wie die Regierung halt Aufträge gegeben hat. Und es ist halt wirklich ein zusammengefasst ein altes Konzept aus dem Kolonialismus. Ne? Also das wird halt überall angewendet. Also das Bevölkerung zusammenziehen, desorientieren. Das haben die Deutschen in Südafrika gemacht, die Engländer in Indien. Franco hat es innerhalb von Spanien gemacht, bei den anarchistischen und kommunistischen Dörfern. Das ist halt auch ein ganz starker politischer Aspekt dabei, ne? Bevölkerungskontrolle, Aufstandsbekämpfung und so weiter. Aber was ganz schön ist, eigentlich sollten bis 2012 25 ländliche Städte fertig sein und es waren bis da nur 4 fertig. Ne? Weil sich das halt auch rumgesprochen hat und weil sie einfach nicht funktionieren. Es wohnt doch auch keiner mehr da, oder? Ja, teilweise haben die wirklich auch massiv desertiert. Also vor allen Dingen in der anderen, in Santiago El Pinar, da wohnt wirklich fast keiner. Und in Nuevo Juan de Grijalva auch unglaublich viele. Und all das ist halt sozusagen eine Mikroversion vom Proyecto Mesoamerica, was früher Plan Puebla Panama hieß, was vielleicht auch noch einige kennen. Und das ist halt auch ein infrastrukturelles Projekt, um Kapitalismus in diese Region zu bringen. Mit Straßen, Stromleitungen, Kraftwerken, Kanälen, ne? Also ja, ganz stark orientiert am männlich-weißen Fortschrittsmodell. Ne? Also was durchaus auch im ehemaligen Ostblock so praktiziert wurde. Ne? Also genau, und es kommt halt ein unglaublicher Konsumismus dadurch in diese Gebiete. Und es passieren auch wirklich so traurige Sachen. Also mir hat ein Bekannter erzählt, so, dass halt eine Frau halt auch gesagt hat, weil das sind ja alles, also es sind ja nicht die Indigenen per se dagegen, sondern es ist durchdringt ja alles. Ihr kennt, das ist ja nicht so einfach. Und eine Frau hat dann gesagt, oh, jetzt können wir endlich unseren Kindern diese Chips kaufen. Wir wohnen ja jetzt in der Stadt. So. Und da gibt es jetzt noch, also super. Ne? Und eigentlich total entwürdig, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall zum Nachdenken, würde ich sagen. Also genau, und was noch ganz wichtig ist, damit würde ich jetzt auch schließen, ist halt, dass der Widerstand weitergeht, obwohl es halt relativ still geworden ist, auch um die Zapatistas, aber auch um viele andere Organisationen, die in dem Buch vorkommen, sind kaum in der Literatur bisher auf Deutsch genannt worden. Das war mir halt total wichtig, halt auch von den Texten, von den Interviews zu übersetzen. Die bekanntesten sind natürlich nach wie vor die Zapatistas. Ne? Und ja, dieses Wandbild, kurz als Übersetzung, also wir sind maskiert, um die Macht, die uns erniedrigt, zu demaskieren. Also dieser Aufstand ist absolut gültig weiterhin. Also mehrere Leute von uns, die hier anwesend sind, waren dieses Jahr noch da, konnten das verifizieren. Und sie bauen halt tatsächlich von unten autonome Landkreise, autonome Gemeinden auf. Das sagt halt auch dieses Schild. Und ganz wichtige Grundlagen sind halt ja, die Basisdemokratie halt. Es gibt schon Strukturen, es gibt schon klare Hierarchien, auch sogar in der zivilen Struktur, aber alle Personen können jederzeit abgesetzt werden, ne, wenn sie nicht zur Zufriedenheit arbeiten. Und was vielleicht in einer solidarischen Szene ein bisschen beschönigt wird oft, oder nicht so gesagt wird, ist, oder nicht so genannt wird, ist, dass es im Hintergrund immer noch die EZLN gibt, ne, als politisch-militärische Organisation, als Klammer. So. Und ich stelle die These auf, dass es wahrscheinlich schon die ganzen, also, nach unserem Kenntnisstand etwa 1000 Gemeinden, in denen es zapatistische Präsenz gibt in Chiapas, wahrscheinlich schon stärker auseinandergefallen wären, wenn es nicht hin und wieder Aufrufe geben würde von der EZLN als, ja, schon als politisch-militärische Organisation, die zwar nicht mehr militärisch agiert, aber schon so eine Art Befehlsgewalt hat und sagt, lass uns mal wieder eine große Demo machen, lass uns mal wieder zu dem und dem Punkt äußern. Und ich habe so ein bisschen die Selbstkritik auch, dass wir das hier teilweise nicht genug transportieren. Ne? Dass wir immer nur denken, da ist jeden Tag Vollversammlung und alle sind voll auf Konsens. So, ne? Weil so einfach ist das nicht. Weil das ganze System, das ist ja total schwierig und das basiert halt auf einer tagtäglichen Konstruktion von Alternativen. Ne? Das heißt, jeden Tag müssen Leute unbezahlt Bildungsarbeit machen, Gesundheitsarbeit, Rechtsprechung, produzieren. Ne? Innerhalb der eigenen Bewegung den Leuten sagen, hör endlich auf mit der scheiß Chemie, so, fangen wir an, biologisch anzubauen, über Gender sprechen, Frauenrechte etc. So, ne? Und das ganze System basiert halt auf unbezahlter Kollektivarbeit, im sogenannten Cargo-System. Und Cargo heißt halt nicht nur Amt oder Posten, sondern halt auch Last. Und das ist gut, auch die drei Bedeutungen zu nennen. So, das hat auch keineswegs die EZLN erfunden, das kommt aus den indigenen Traditionen, das ist auch ganz wichtig. Ja, und was auch noch ein starker Aspekt ist, da ist auch ein ganzes Kapitel, Entschuldigung, das ist hier so eine Werbeveranstaltung, aber also im Buch, also es ganz wichtig sind die Kämpfe der Frauen innerhalb der Bewegung, weil die gehen halt oft nicht nur gegen Soldaten oder Paramilitärs oder korrupte Funktionäre, sondern halt auch gegen die eigenen Compañeros. Und das heißt gegen, also sie müssen da korrigieren sozusagen. Und ein ganz wichtiges Beispiel ist diese Frauenklinik, Comandante Ramona, im Verwaltungssitz von La Garrucha, die seit einigen Jahren in Funktion ist. Da haben sich Frauen fit gemacht mit traditionellem Hebammenwissen, wie sie Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten begleiten können, mischen das aber auch mit moderner Schulmedizin, versuchen es halt ganz viel über Prävention zu regeln. Und was total neu ist, ist halt auch, dass sie wirklich in die Städte, in die Comunidades fahren, in die zapatistischen Comunidades fahren und dort halt Kurse machen halt über Verhütung. Ne? Und das, da können wir später gerne mehr drüber diskutieren, weil das war durchaus ein Streitpunkt innerhalb der mexikanischen und internationalen feministischen Szene zwischen den zapatistischen Frauen und den halt nicht zapatistischen Frauen, dass sie halt nicht sofort 1994 ein Manifest unterschrieben haben, ja, hurra, Abtreibung und so, sondern sie haben, also ich sage das jetzt ein bisschen salopp, aber die haben, also sie sind im Dialog geblieben, das ist ganz erfreulich, mit den urbanen Feministinnen und mit engagierten Frauen aus anderen Ländern. Und was aber ganz wichtig ist, dass sie jetzt von sich aus sozusagen dieses Thema behandeln. Ne? Weil es kamen ganz oft Leute von außerhalb und haben ihnen gesagt, was ist gut für sie. Es kam der Staat, es kam die Kirche, es kamen diverse kommunistische Sekten. Neuerdings kommen auch viele evangelistische Sekten. Und jetzt wächst es sozusagen aus dem Bedürfnis selber der Frauen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ganz spannend an der Klinik, Comandante Ramona ist auch, dass dort unheimlich viele nicht-zapatistische Frauen hingehen, weil in staatlichen Kliniken kommt es immer wieder vor, dass Frauen gegen ihr Wissen bei einer Entbindung zwangssterilisiert werden. Das ist, glaube ich, keine offizielle Staatslinie, aber es kommt immer wieder vor. Und sie können sich das dann einfach nicht mehr erklären, warum sie keine Kinder kriegen können. Und das ist schon ein unfassbar krasser Eingriff in das Leben dieser Menschen. Und auch viele priistische Frauen, oder wo der Mann in der Pri ist, oder gehen halt dann in die zapatistische Klinik oder auch in die kleineren Gesundheitsstationen. Außerdem kommt dazu, dass sie dort halt verstanden werden, auch in ihrer eigenen Sprache und nicht ein akademisches Spanisch irgendwie vor den Latz geknallt kriegen. Und deswegen ist das ein extrem tolles und mutmachendes Projekt. Also wir haben da 2010 richtig lange mit den Promotorinnen gesprochen und es war ein harter Kampf für sie, aber sie sind da auch sehr von überzeugt. Ja, genau. Außerdem versuchen die Zapatistas nach wie vor, auch wenn es nicht mehr so öffentlich wahrgenommen wird, sich zu vernetzen, unter anderem mit der Friedensbewegung. Das Bild von 2011 mit einem Protagonisten, Javier Sicilia, dessen Sohn wurde umgebracht. Und was neu ist, halt auch die Agrarökologie, die jetzt verstärkt auch mit gemischten Konzepten sozusagen, nicht nur mit traditionellen Gemeindekonzepten, sondern es wird halt sich auch umgeguckt. Ne? Es wird auch geguckt, hey, wie machen das andere? So, und es wird halt ganz viel rumprobiert. So, ne? Generell ist halt die Maisvielfalt ganz toll in Mexiko, auch im Süden vor allen Dingen. Es wird mit Wurmkultur gearbeitet. Die Leute waren wirklich begeistert. Das ist übrigens in der Region von Comitán, wo die diese harten Gifte sprühen. Und die Leute sie haben uns erzählt, ey, vor 3 Jahren haben uns noch alle ausgelacht, so, ne, als Spinner. So. Was wollt ihr denn, ne, mit eurem Scheiße? Da kommt ja nichts raus. Und 3 Jahre lang haben sie auch wirklich nicht so tolle Ernten gehabt. Und jetzt läuft es halt gut und jetzt kommen alle angerannt. So, ne? Das ist impressionant. Also. Genau. Und andere Organisationen in Chiapas sind auch wichtig, die Las Abejas, ne? Also übersetzt die Bienen, wo halt auch, die eigentlich aus so einer befreiungstheologisch-christlich-pazifistischen Linie kommen, aber immer politischer werden. Also wenn man so die Deklaration von denen liest und die halt auch total auf den Aufbau der indigenen der Autonomie setzen, aber auch mit ganz, also was heißt indigene Autonomie? Das geht halt nicht um Indigenismus, sondern es geht auch immer wieder um Vernetzung. Also linke Leute ne, ehrliche linke Leute aus aller Welt sind dort wirklich eingeladen. So, das ist ein etwas längeres Verfahren. Man kann ja nicht einfach hinfahren und sagen, hallo, hier bin ich und jetzt mach mal was so. Und ne, das sind würdige Beziehungen, die wachsen müssen, aber es geht den Leuten dort halt überhaupt nicht darum, Mexiko zu indigenisieren, sondern sie sagen halt nur, ey, wir wollen ja selbstbestimmt unser Leben und unsere Zukunft organisieren. Genau. Und eine wichtige Kraft ist auch der Congreso Nacional Indígena, der 96 gegründet wurde, der Höhen und Tiefen hat, aber jetzt wiederbelebt werden soll, so als wirklich unabhängiges Gremium. Und damit würde ich jetzt schließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.